I groan. Oh, peace, be sad and die. Don't stand, look at it's all dangling grow. Snow's on shoes, bubble smoke. Two pipes and mando roll. Then falls a wobble drone. Stelle wie immer zum Sunday Service. Eben gerade hörten wir die Glass Animals, eine Band aus Oxford, die vor kurzem mit Saba ihr Debütalbum veröffentlicht haben. Wirklich eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr qualitativ großartige Platte. Ihr Track hieß Weird. Und heute in der Sendung gibt es Musik aus Australien von den großartigen John Steele Singers. Aus Kanada dabei sind P.S. I Love You. Die machen nicht irgendwie sanfte Schmusemusik, wie man vom Namen her denken könnte, sondern eher krachigen Indie-Rock. Dann gibt es die Moons. Es gibt Neues von Tricky. Ich habe The Gentle Lurch für euch dabei. Außerdem Joyce Maynor, die machen eher Emo-Core-Musik. Hier geht's aber erstmal weiter mit Cold Specs und ihrem neuesten Track Absisto. Get sehr eigene Musik, wie man das von Cold Specs normalerweise auch gewohnt ist. Abscess, so hieß dieser Track vom neuesten kommenden Album Neuroplasticity. Das erscheint im August, also gar nicht mehr so lange hin. Die nächsten beiden Herren sind Urgesteine der britischen Popmusik. Zum einen Brian Eno, der hat als Musiker zum Beispiel mit Roxy Music damals gegründet, hat als Produzent mit U2 zusammengearbeitet, hat mit David Bowie was gemacht und mit vielen anderen. Also sein CV, sein Lebenslauf ist wirklich unendlich lang. Der zweite hier, das ist Carl Hyde, das ist der Sänger von Underworld. Eno and Hyde nennen sie sich zusammen und haben vor kurzem mit Someday World auch eine sehr interessante Platte veröffentlicht. Davon hier der Track Who Rings the Bell. The Bell, das waren Eno and Hyde und die Aufgabenverteilung bei den beiden hier ist natürlich ganz klar verteilt. Carl Hyde singt, wie er es auch schon mal bei Underworld damals gemacht hat und natürlich Brian Eno für die Samples und Synthes verantwortlich. Der Track vom Album Someday World ist im Mai veröffentlicht worden und die Arbeit zwischen den beiden war wohl so fruchtbar, dass sie gleich danach noch eine Platte veröffentlicht haben, die auch schon seit gut 2 Wochen draußen sein sollte. High Life heißt diese. Also Eno und Hyde, zwei alte Recken der britischen Popmusik nicht tot zu kriegen. Ganz jung unterwegs ist Ben Kahn, oder Ken wahrscheinlich ausgesprochen, der ist gerade mal 21 Jahre alt, wird ein bisschen durch die Blogosphäre gejagt mit seinen Tracks, die er so veröffentlicht. Jetzt gibt es eine EP, die nennt sich 1992, davon hören wir den Track Youth. My memories retain us while they have vibrations. Intuition from starlit visions. Ooh, I'm foolish. I'm so foolish. Nehme ein paar soulige Vocals und dazu zeitgemäß elektronische Beats und schon ist der Internet-Hype fertig gebastelt. Das war der Track Youth von Ben Kahn von seiner EP 1992. Vier Tracks drauf, die ja alle relativ ähnlich klingen, aber das Ganze ja auch ganz handfest gemacht hier. James Yorkston kommt aus Schottland und veröffentlicht demnächst sein auch schon neuntes Album. The Cellar Dyke Recordings and Wesseling Society heißt es. Einfach nur Cross abgekürzt von der Plattenfirma, weil natürlich schneller ausgesprochen und schneller geschrieben auch. Und er hat dort mit einigen Leuten zusammengearbeitet. Unter anderem war Alexis Taylor von Hot Chip im Studio dabei als Produzent und bei dem Track, den wir jetzt hören, der Fellow Man, war Katie Tunstall an den Vocals hier im Duett mit James Yorkston im Studio. My fear is I may transfer my fears to you, that I will pass down the nonsense passed down to me. But you can believe in what you want to believe. A man made of stone or a cockerel's comb. But please do not fall into the same traps as I. The sand and the spit and the blood of the eye, the hair of the frog and the beak of a cat. Underground we're all the same, you can be sure of that. Got strength to you to stay true to your path. I don't follow society's whims and don't work for the money. And if the drink changes you, you keep it far from you. And remember my love is absolute and keep your love true. Yes, I'm full of love for my fellow man. Yes, I'm full of love for my fellow man. Yes, I'm full of love for my fellow man. Yes, I'm full of love for my fellow man. Stay full of love for your fellow man. And I'm watching the shoals of tiny black darting fish, teasing my eldest with their comings and goings, their approach and their departure. And we joke as the tide, the shallow breaking wave. And we call it a rough tough, we call it a badly formed character in a poorly planned novel. Then jump back again as the seaweed and shale swarms our feet. And I so quite often feel, you see, that I'm living in a dream of a younger me. That I'll wake up and be 15 or 17, surrounded by songs mapping my future and all that will be. And all that we've been through, I will see as worth it. That time of despair, well, hopefully we are through it and safe. Remember the time you fell in love with that action man from the waist up, and I punctured his charm with my bionic arm. You never did thank me, and now you're settled with the dullest man on earth. Oh my sweet love, how we get what we deserve. Yes, I'm full of love for my fellow man. Yes, I'm full of love for my fellow man. Yes, I'm full of love for my fellow man. Yes, I'm full of love for my fellow man. And stay full of love for your fellow man. Der Fellow Man James Yorksen hier im Duett mit Katie Tunstall und auch Alexis Taylor war hier ganz zum Schluss nochmal zu hören bei dem Chorus, der da gerade eben gesungen wurde. Der Track gerade eben vom kommenden Album The Cellar Dyke Recordings and Wesseling Society erscheint Mitte August. James Yorksen übrigens kommt natürlich aus Schottland, aus Fife. Ich glaube, das wird anders ausgesprochen, aber ich wüsste sonst nicht wie. Das ist eine Halbinsel im Osten Schottlands und da kommt nicht nur James Yorksen her, sondern auch Kenny Anderson, der sich als Musiker King Creosote nennt. Der macht seit 95 Musik, hat rund 40 Alben veröffentlicht, viele davon als CDR und hat auch zeitweise das Indie-Label Fans Records mitbetrieben und letzte Woche auch eine neue Platte veröffentlicht, From Scotland with Love. Das ist auch ein Dokumentarfilm über natürlich Schottland. Der Film ist zusammengesetzt aus alten Archivbildern und ohne jegliche Kommentare versehen. Dadurch wird das Album von King Creosote in diesem Fall viel mehr als nur ein Soundtrack, ist eigentlich die Stimme dieser Dokumentation und das funktioniert auch ohne die Bilder sehr, sehr gut. Schöne Platte hier, From Scotland with Love vom King Creosote, hören wir den Track Papers dort. injustice on its knees underground. The clawed out tonnage is to our detriment in these clarity surrounds. The combined earnings of our tenements won't stretch to many rounds, and yet we're striving to be counted. We'll fight for what is right, and we'll strike for what is rightfully ours. And I want better for my boy to bury my father in dry, consecrated ground. To rise above the gutter, you are inside. You've got to rise above the gutter, you are inside. You've got to above the gutter, you are inside. You've got to rise above the gutter, you are inside. Rise. Das war der Track Camera von einer Band namens Rhonda. Die machen den schönsten Retro-Sound auf ihrem Debütalbum, welches da heißt Raw Love. Die Musik erinnert so ein bisschen ja, an diesen Retro-Sound, wie man ihn kennt von Amy Winehouse oder auch Adele so ein bisschen. Ja, Rhonda kommen aber aus der Jetzt-Zeit und kommen gar nicht aus irgendwie England oder sonst woher, sondern aus Norddeutschland. Ich glaube sogar Hamburg so als, sag ich mal, Zentrum dieser Band. Die Leute kennt man aus diversen anderen Indie-Bands oder aus anderen Zusammenhängen, zum Beispiel aus von den Trash Monkeys. Und ja, das, dieses Album hier wirklich für alle Soul-Fans und Vintage-Freunde auf jeden Fall genau das Richtige. Rhonda mit ihrem Album Raw Love. Ihr hört den Sunday Service. Hier kommt Jonna Tolchin als nächstes. Das war Jonna Tolchin mit seinem Track Diamond Mind. Er kommt aus New Jersey und als er damals 15 Jahre jung war, hat er mal in einem Plattenladen in einem heimischen gespielt und wurde dort entdeckt von einem Blues-Gitarristen, Ronnie Earl heißt er, kenne ich selbst nicht, weil ich nicht so Blues-affin bin. Und der hat dann ihn so unter seine Fittiche genommen, mal mit Live-Auftritten genommen und dann wurde irgendwann das erste Album aufgenommen, selbst sozusagen auch veröffentlicht. Und jetzt gibt's das neueste Werk, Clover Lane von Jonna Tolchin, und darauf gibt's halt wirklich richtig klassische Blues-Songs oder aber auch schönstes Songwriting mit so ein bisschen Amerikaner-Country-Feeling. Die gefallen mir dann besser, die Tracks, die habe ich auch rausgesucht für euch, weil Blues wirklich nicht meine Baustelle ist, muss ich gestehen. Aber noch ein Track hier von Jonna Tolchin, weil er wirklich ganz angenehm ist, von seiner Musik her ganz entschleunigt und das wirklich sehr gut macht. Hier kommt er nochmal mit dem Track Mansion in Hollywood. Mr. Man, where are all your friends? When will you wake up from what is pretend? Mr. Man in a silver chair, is it enough to be a billionaire? And I don't know which way the wind will blow, but I'm holding on to the ones I know. And I won't trade in my only soul for a mansion in Hollywood, mansion in Hollywood. Down the letters to that famous sign, America the beautiful, America the free. Since when did America forget how to see? And I don't know which way the wind will blow, but I'm holding on to the ones I know. And I won't trade in my only soul for a mansion in Hollywood, mansion in this madness will lead him to his early grave. And when the moss grows and the tomb it falls, who will remember what did it cause? And I don't know which way the wind will blow, but I'm holding on to the ones I know. And I won't stray in my only soul for a mansion in Hollywood, mansion. From what is pretend, Mr. Man in a silver chair, is it enough to be a billionaire? Das war Jonah Tolchin, so heißt er, mit seinem Track Mansion in Hollywood. Das Ganze vom neuesten Album Clover Lane Blues und Singer-Songwriter-Musik aus New Jersey. Die ganz, ganz alten Sunday-Service-Stammhörer unter euch, die kennen sicherlich noch die Band Appliance. Die kam damals aus England, haben 3-4 Platten veröffentlicht, so Mitte der 90er bis Anfang der Nullerjahre, wurden hier wirklich rauf und runter gespielt, wurden auch bestimmt zweimal interviewt und waren eine Band, die hier wirklich ziemlich, sag ich mal, über den grünen Klee gelobt wurde. Zu Recht natürlich. Jetzt gibt's, die Band hat sich 2003 aufgelöst. Natürlich leider. Irgendwann sind alle guten Zeiten vorbei. Und eins der Mitglieder, James Brooks, der hat inzwischen ganz andere Sachen gemacht, hat Kunst studiert, hat Ausstellungen in der Londoner Tate Gallery gehabt und so weiter und so fort und macht auch wieder Musik als Land Observations. Und diesen Titel kann man hier eigentlich ernst nehmen. Er hat sich nämlich aufgemacht bei seinem neuesten Album über die Alpen, gereist durch Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich, was sonst noch überall und da sozusagen auch seine Songs geschrieben. The Grand Tour heißt dieses Album und der Track, den wir hören, trägt den spannenden Titel From the Heights of the Simplon Pass. Also hier geht's um das Bergeerklimmen im Schweizerland. Thank you. Tja, so klingt's also, wenn man den Simplon-Pass ersteigt und Musiker ist. Land Observations waren das mit einem Track vom neuesten Album The Grand Tour. Und dahinter verbirgt sich, wie gesagt, James Brooks, der früher Gitarrist war bei Appliance und dort ja schon irgendwie dynamischere Musik gemacht hat. Die Tracks auf diesem neuesten Album alle instrumental, eine auch ziemlich in der gleichen Machart gestrickt. Aus Australien kommen Cookin' on Three Burners, eine Band, die mit Blind Bat gerade eben ihr drittes Album veröffentlicht, die ja ziemlich viel Funk machen bei ihrer Musik. Ich habe mal einen Track rausgesucht, der instrumental ist, der auch ein bisschen Richtung Surf geht. Der heißt Spanish Job. Hier kommen Cookin' on Three Burners. Surf-Gitarre hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich original von Dick Dale gesampelt wurde, aber vielleicht war es ja auch direkt live eingespielt. Das war der Track The Spanish Job von einer Band mit einem, wie ich finde, wahnsinnig bescheuerten Bandnamen, Cookin' on Three Burners. Naja, egal. Blind Bat, ihr Album. Ziemlich funky, die restlichen Tracks hier drauf. Das ist eben schon so ein bisschen die Ausnahme, weil ich nicht nur so ein Blues, sag ich mal, Laie bin, sondern auch beim Funk nicht so richtig, sag ich mal, der Funke überspringt bei mir. Hier geht's weiter mit den Assyrians, die kommen aus Italien, auch wieder so ein paar Exoten, sag ich mal, aus Mailand genauer gesagt. Ihr Track heißt Orion. Thank you. Orion, ein Track von The Assyrians, das Ganze von ihrem Album Tundra, Popmusik aus Mailand, gibt es auch heutzutage. Die nächste Band wieder aus den USA, The Antlers, von ihrem neuesten Album Familiars, hier ihr Track Hotel. To stop this.